Gläser nach Rausch, eine Linie aus Staub. Alles für den Moment, komm, wir bauen was auf. Versammelte Mannschaft, giftig wie Antrax. Hörst du den Bass, dreh jetzt auf bis zum Anschlag. Alle sind am Kauen, keiner da, der ist. Stammt dein Brust in den Boden, bis du alles vergisst. Musik, die uns antreibt, schwerelos fühlt zwischen Raum und auch Zeit. Für die Abfahrt bereit, Visionen und Fantasien, volle Ekstase. Wir zappeln, wir proben, keiner denkt an Schlafen. Visionen und Fantasien, volle Ekstase. Wir zappeln, wir proben, keiner denkt an Schlafen. Atme tief ein und dann atmest du aus. Setz dein Fuß vor den anderen, spür das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treiben durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno, bin so blind. Atme tief ein und dann atmest du aus. Setz dein Fuß vor den anderen, spür das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treiben durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno, denn so bleib ich wach. Düstere Töne treiben durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno, denn so bleib ich wach. Thank you. Was soll der ganze Schmutz? Und diese geschmacklosen pornografischen Fotos, beschmiert mit Senf, der zu einer harten gelben Kruste getrocknet war. Das waren nicht die Rufspuren eines normalen Gottesfreundes. Das war zu wild, zu aggressiv. Die Hände so hoch, dass ich sie sehen kann. Ich hab keine Ahnung, dass ich sie sehen kann.